Eine Veranstaltung zur Bildung des Komitees für Hochachtung vor den großen Menschen von Baekdusan gab es am 5. August in Abuja, Nigeria. Daran beteiligten sich die Persönlichkeiten verschiedener Parteien, Organisationen und Institutionen Nigerias, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVK in Nigeria und seine Mitarbeiter. Das Komitee beschloss, die unsterblichen Verdienste der großen Menschen von Baekdusan aktiv vorzustellen und zu propagieren.